Fanboys. Heute mit dem Dom. Ja, hallo und mit dem Marcel. Ja, hallo und mit dem Tobi. Hallo und mit dem Martin. Hallo. Heute, um mal hinter die Kulissen zu gucken, machen wir das erste Mal mit Video hier eine Fernaufnahme. Ganz ungewohnt hier irgendwie die Nasen vor sich zu haben. Und sie sehen so aus, als würden sie nebeneinander sitzen, tun sie aber gar nicht. Zumindest teilweise. Egal. Es ist die Folge 262 und wir haben einen Zahlenfakt aus München. Nein, aus Köln. Ah. Wir haben einen Zahlenfakt aus Köln und zwar das Café362.de. Also streng genommen ist er ja aus München über genau, Köln. Also der Zahlenfakt kommt aus München geliefert, aber es geht um Köln und zwar gibt es da ein Café. Und das ist, wo ist denn das? Das tolle Café ist in der Neusser Straße 362, wer hätte es auch vermutet, direkt da bei der Usambara Straße, zwischen Nordstraße und Usambara Straße. Ich war noch nicht da. Ich habe ja mal 7 Jahre in Köln gewohnt, aber ein Teenager-Jugendcafé. Aber nur im DLF. Genau, ein Jugendcafé. Ja. Und ja, da wird eine Krimi-Lesung passiert da jetzt dann. Nein, die war schon im Januar. Oh, die Webseite ist ein bisschen alt. Das ist schlimm, diese News, wo das Oberste dann immer so auf was hinweist, was vorbei ist. Immerhin dieses Jahr noch gewesen. Also, ja. Der Eintritt war frei, wir sind alle sehr traurig, dass wir es nicht geschafft haben. Ja. Unsere News im Vergleich zu den News des Cafés 362 sind allerdings von dieser Woche, zumindest größtenteils. Und wir fangen an mit dem EKG, das uns ja irgendwie vor 2 Wochen schon mal reingerüchtet hat, dass es mit WatchOS 5.2 dann für Europa freigeschalten wird. Und dem ist jetzt tatsächlich passiert, WatchOS 5.2 kam raus, das EKG funktioniert. Und hat auch schon Leben gerettet oder so. Ja. Oder verlängert. Nein. Aber es gab irgendwie diese Geschichte, dass irgendjemand einem FAZ-Redakteur geschrieben hat, hier, ich habe das EKG ausprobiert und ich war ja auch skeptisch und dann hat das Vorhofflimmern festgestellt. Und dann bin ich zum Arzt und der hat gesagt, ja, da sollten Sie mal Beta-Blocker nehmen. Ja. Und gibt es auch die Geschichte, ich wollte das EKG ausprobieren, aber ich hatte eine Apple Watch Series 0 und da ging es nicht, weil es OS nicht mehr funktioniert. Die also kommen dann bin in 20 Jahren, wo dann rauskommt, er hätte mal eine Apple Watch gekauft, dann wäre er nicht gestorben. Ja, geht, habe ich auch schon ausprobiert, sieht ganz nett aus, wackelt da so vor sich hin, wenn man die Person, die gerade das EKG macht, so ein bisschen ablenkt und zum Lachen bringt, misst es natürlich andere Dinge auch. Also man kann, es ist sehr lustig. Es ist ein bisschen viel Weggeklicke am Anfang. Also wenn man so das EKG machen will, zum Ersten muss man erstmal nochmal die Health-App aufmachen, weil man muss nochmal sein Alter und Basisdaten eintragen. Ja. Bevor das überhaupt geht. Und dabei wird dann acknowledgen, dass jetzt keine Herzinfarkte hier festgestellt werden und dass man sich nicht drauf verlassen soll und alles ist ganz. Genau, gefühlt so 4 Screens, die man dann so wegklickt und dann probiert man es mal aus und dann kommt da ein Ergebnis und dann muss man im Interface erst wieder finden, wo die Erklärung ist, was es denn so überhaupt noch zusätzlich, also was es denn feststellen könnte. Ja. Und im Endeffekt ist es halt wirklich nur eine Unregelmäßigkeit, die sie feststellen können. Genau. Also man will halt, dass es Sinusrhythmus sagt und meistens sagt es dann auch Sinusrhythmus. Mhm. Ah ja, okay. Also es, okay. Mhm. Ja, so. Gut. Und also es ist wie beim Bleigießen. Du hast dann so eine Tabelle, wo du nachgucken musst, was das eigentlich bedeutet, was es dir gesagt hat. Nee, steht dabei dann. Ah ja. Aber wenn man wissen will, was es denn sagen könnte, also die Anleitung steht dann da mostly harmless. Genau. Okay. Ja. Von einem Feature, das jetzt in Europa verfügbar ist, zu einem Feature, das nie verfügbar sein werden wird. AirPower ist offiziell gestorben. Ja. Wow. Und anscheinend, weil das zu kompliziert ist, mehrere Spulen in ein Gerät zu packen. Also ein AirPower zu machen, wo du mehrere Geräte gleichzeitig laden kannst. Ja, ohne dass vor allem hier in Berlin haben wir ja Erfahrung mit AirPods. Ohne dass die Matte schmilzt. Was ich interessant finde, ist, dass sie nicht einfach gesagt haben, wir bieten trotzdem ein Apple-eigenes AirPower an, wo du halt nur ein Gerät laden kannst. Also dass es jetzt überhaupt kein First-Party-Aufladegerät gibt, finde ich seltsam. Aber ja, also auch interessant, weil so die Mehr-Power-Aufladung haben sie ja dann wirklich abgegeben an das, wie heißt es so schön, Powered von den Ständer fürs iPad, fürs iPhone, den wir mal empfohlen haben. Stimmt, ja. Auch. Logitech? Nee, was war's denn? Schon Logitech Power. Das ist eigentlich die einzige, so, wir können auch das iPhone so schnell chargen, wie es könnte. So, und die AirPower hätte das ja auch können sollen. Was ich ganz interessant finde, dass sie, dass Riccio selber diese E-Mail schreiben musste, so, Mr. Hardware, also von den oberen, also es ist immer ganz interessant, wer von den oberen bei Apple dann eigentlich seine Nase hinhalten muss, wenn was schief läuft. Also das war der Riccio. Und was ich auch interessant finde, ist, dass man halt jetzt das erst 2 Wochen, nachdem er das Wireless Charging Case für die AirPods announced hat, sagt. Ja? Also Leute, die jetzt auf so eine Matte gehofft haben und sich potenziell für, um future-proof zu sein, diese Wireless Charging Case gekauft haben, die schauen jetzt ein bisschen in die Röhre. Ja. Mal gucken, ob es da wieder eine Class-Action-Lawsuit gibt in Amerika für sowas. Ich habe letztens gerade irgendwie Bescheid bekommen, dass ich wegen irgendeinem In-App-Purchase-Sauerei oder sowas, glaube ich, irgendwo beteiligt war und irgendwas bekomme. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich war da irgendwo mal angeschrieben für irgendwas. Ja. Ich habe es gar nicht mehr genauer verfolgt. Ja. In Amerika gibt es da ja sogar Fernsehwerbung noch für dieses Suits. Ja. Hey, wenn Sie folgende Probleme haben, wir machen einen Crazy. Gerichts. Ja, ich habe heute versucht, Windows 10 in einer Virtual Machine zu installieren und musste auch ungefähr 8-mal anklicken, dass ich keine Class Action Lawsuits joine. Scheiße. Sehr schön. Wie, das kann man vorher ausschließen? Ja, das ist zumindest in den Eulards von Windows 10 steht es drin. Ich weiß nicht, ob das wirksam ist, aber. Ja. Es wird versucht, die neuen AirPods werden auch ausgeliefert schon, also gibt es schon, sind schon bei den Leuten, funktionieren wohl wie gewünscht, alles ist ein bisschen schneller und besser. Die ganzen iOS-Updates dazu, weil wir ja gerade auch EKG, also ich nenne sie jetzt iOS-Updates, aber eigentlich natürlich die ganzen OS-Updates sind jetzt ausgerollt von diesem Event, also von die ausgelöst wurden von der AirPod, von dem AirPod-Release. Inklusive aber auch dem Apple-TV-Update, das ich nur zufällig da mitbekommen habe, weil mein Apple-TV mir gemeint hat, hey, du hast aber die falsche Auflösung für deine Region. So ganz absurd. Wahrscheinlich, weil ich 60 Hertz eingestellt habe bei HDR und nicht 53. Ist vermutlich noch am deutlichsten. Aber dadurch habe ich gemerkt, okay, oh, ich habe das Update jetzt bekommen. Die TV-App ist für meine Begriffe immer noch genauso doof wie vorher. Was interessant ist, ist eigentlich, dass der Apple TV jetzt Framerate und Qualitätsmatching vom Videocontent machen könnte. Ist mir aber zu nervig, es anzuschalten. Also es geht schon seit längerem, dass du bei dem Apple TV 4K eigentlich sagen kannst, okay, Match Framerate und Video-Settings vom Video, also von dem Quellmaterial, dann könntest du praktisch irgend sowas wie 24 Hertz oder je nachdem, was denn für ein Rohmaterial ist, direkt an den Fernseher übergeben. Mhm. Problem ist dann aber, dass der Fernseher natürlich nicht, also zumindest meiner, nicht schlau genug ist zu wissen, dass er das ist für den Fernseher, jedes Videofile ist praktisch schon fast eine andere Einstellung für den Fernseher. Und meine ganzen Settings, die ich so schön für den Apple TV eingestellt habe, sind alle flöten. Und jetzt müsste ich praktisch jeden Content, den ich so sehen will, dann nochmal kurz gegenchecken und dann entsprechende Einstellungen machen für den Fernseher, damit das alles klappt. Habe ich auch keinen Bock zu, also nutze ich diese Features alle nicht. Ha, seufzt. Naja. Aber da passieren dann so lustige Dinge, wie wenn Netflix einblendet, dass jetzt den Titel überspringen kannst, dass es kurz aussetzt. Ja, kurze Abbiegung ins Gemüse. Netflix und irgendwie Intros vorspulen und so Kram, das ist ja schrecklich geworden. Warum ist das alles so schlimm jetzt? Also von diesen ganzen Autoplay-Sachen mal abgesehen, wo du kannst nicht mehr in diese App rein, ohne dass sich irgendwas anschreit. Ja, und du bist immer sofort, ich muss genau wissen, wohin ich muss, sonst schreit mich jemand an. Und dann guckst du was und dann ist immer der Punkt, wo das Intro kommt und wo da dieser Button angezeigt wird, da blendet plötzlich dann das Audio aus Gründen, die ich nicht verstehe und kommt bei dann dir plötzlich auch wieder. Und bei dir auch. Ja, bei ja. Dir, auf das Video auch. Bei ja, mir ja. So das Audio und Video kurz ein Hopser. Oh. Ja, ja. Ich dachte echt, das lag an der HDR-Einstellung von dem Fernseher, ist einfach jetzt aktuelle Netflix-Bug. Nein, das ist wohl irgendwie seit ein paar Wochen Netflix-Bug. Na toll. Ja, na, YouTube super. Hat ja auch nachgelegt mit den tollen Features. Früher gab es ja immer den Ad-Überspringen-Button rechts unten. Wenn du dir YouTube-Videos angeguckt hast. Welche Plattform gerade? Nach Mac, also Mac. Browser. Okay. wenn nach 3 Sekunden kannst du halt das YouTube-Video überspringen. Jetzt ist da ein Button, da steht Ads überspringen, weil YouTube jetzt immer 2 Ads hintereinander zeigt. Und das Witzige ist, du kannst bei der ersten Ad nach 3 Sekunden überspringen. Wenn du das aber nicht machst, dann fängt die zweite Ad an und dann musst du wieder 3 Sekunden warten. Oh Gott. Sehr gut. Da bin ich ja froh, mein YouTube, wie heißt das, YouTube Pro? Nee. Plus? Premiere? Nein. Sehr gut, dass du das zahlst, weil dann kriegen wir mehr, mehr Druck, dass wir auch zahlen. Genau. Danke. Du bist schuld. Ich bin schuld. So. Kommen wir an der Stelle zu den weiteren Apple News, die ich tatsächlich heute erst so richtig mitbekommen habe. Ich weiß nicht, ob das schon länger ist oder ob das tatsächlich erst seit heute ist. Beats bringt jetzt auch kabellose Kopfhörer raus, nämlich die Power Beats Pro. Genau, Power Beats war die Beats-Variante von den AirPods eigentlich auch. Das ist die Variante mit, du hast Bügel über den Hörern, ein bisschen einen, so einen In-Ear-mäßigen Dötzel vorne dran und hintenrum aber auch eine Lane. Also die alten Power Beats hatten, Power Beats 3, glaube ich, war das auch schon, also auch schon eine Versionsnummer, eine hohe. Die hatten auch noch so ein Lanyard dann zum Umhängen dann auch noch. Also das ist dann nicht für Einzelbenutzen. Die neuen jetzt sind komplett eigenständig. Also man hat im Endeffekt 2 so ans Ohr einhängbare Kopfhörer. Haben den Vorteil, dass die Batterielaufzeit länger ist, haben den Nachteil, dass das Gehäuse ein bisschen größer ist, ansonsten technologisch aber wie die AirPods und kostet ein bisschen mehr und Batterielaufzeit ist länger. Ja, also wohlgemerkt wie die aktuellen AirPods, sprich auch Hey Siri und der ganze Unsinn. Ja, ja. Der H1-Chip, wie es so schön heißt, nach dem, was war der vorherige, W1, jetzt H1, macht ja, ich dachte ja eigentlich, Sinn, dass die Zahl sich erhöht und nicht der Buchstabe. Aber ja, ich hätte auch gehofft, dass das so wahrscheinlich haben sie erst jetzt gemerkt, oh, H für Headset ist nett, machen wir mal H. W war so ein bisschen für Wireless vielleicht. Ja, ja. Aber in den Touchbars ist der T-Chip, oder? Für Touchbar? Nee, der T-Chip, also in den Touchbar IMAX ist der T-Chip, in der Touchbar selber nicht. Also der T1 und 2 ist ja der, ich bin mal die Secure Enclave für Macs, mehr oder weniger. Genau, das gibt es auch noch. Warum T? Weiß ich nicht, Terminator-mäßig, Skynet. Touch-ID. Jeder kann sich denken, was er will. Touch-ID, ja, aber das ist ja auch ein bisschen. Ja. Auf dem iMac Pro habe ich jetzt auch kein Touch-ID. Ja. Ich kann gerne irgendwo hin. Ja, aber interessantes Produkt eigentlich, kostet noch mal mehr, also wenn man eh schon die, also und kann nicht wireless chargen auch so, aber das braucht eh keiner, glaube ich. Also, ohne die Matte noch zweimal nicht. Wie chargen die dann eigentlich? Gibt es da auch eine Dose zu? Oder? Genau, das ist eine Dose, die Dose ist größer, aber die chargen auch in der Dose und die haben auch in der Dose so einen Fast Charge am Anfang auch, also angeblich 5 Minuten für 1,5 Stunden. Oh. So, also eigentlich wirklich schick. Und man kann die genauso wie die AirPods einzeln verwenden, auch so nur links und rechts, dann hat man eigentlich mit den 9 Stunden, also kommt man wohl einen Tag durch, wenn das so stimmen würde, wie es denn hier so steht, das hat noch keiner getestet, weil die gibt es wirklich erst in der nahen Zukunft. Ja. Man kann sie schon nicht mal ordern im Moment. Warten wir da mal Reviews ab, vielleicht bekommt ja Apple von Apple Konkurrenz. Kommen wir zu was, wo Apple garantiert konkurrenzlos verkackt hat, nämlich die Keyboards der aktuellen MacBooks, MacBooks Pros. Und es ging jetzt die Wochen nochmal ordentlich durch die Presse. Die Keyboards, ja, und zwar gab es das Wall Street Journal hat einen Artikel gepostet, so schön im Netz, nicht in Apple News, weil da geht sowas nämlich nicht, so ein Gimmick. In einem Artikel, bei dem er die Buchstaben, die nicht gehen auf so einer Tastatur, mal auch im Artikel nicht sieht. Und dann kann man immer zwischendurch mal anklicken, so man würde den gerne so lesen, als würde die Taste funktionieren. Oder man würde den gerne so lesen, als würde die andere Taste mehr doppelte Anschläge machen. Und das ist schon eine Größenordnung von Popkultur, die diese Tastatur jetzt erreicht hat. Also ich denke, Steve hätte jetzt, dem wäre der Kragen geplatzt bei so einer Häme. Aktuelles Apple reagiert irgendwie gefühlt gar nicht. Okay. Aber Apple hat doch jetzt reagiert mit einer Entschuldigung, dass eine kleine Anzahl von Keyboards betroffen sind. Eine kleine Anzahl von Keyboards ans Wall Street Journal geliefert wurden. Heißt es dann, oder? ja. Ja. aber ja, nur grammatisch. Das sind, es wird inzwischen akzeptiert. Sind, ja, vor allem in dem Fall passt ja, es auch besser. Sind. Also der Artikel ist lustig, lest euch den mal durch, klickt da rum, macht Spaß. Ich finde es echt krass, dass es so weit, also dass es so weit in die Popkultur durch ist, wie gesagt. Und nochmal so mehr in der anderen Ecke, so bei den nerdigeren Kreisen, ist auch nochmal nochmal was hinten drauf gekommen von David Heinemeier Hansen von Basecamp mit einer Umfrage so auf Twitter, die er dann gemacht hat und an sich auch in seinen eigenen Reihen, so wie es denn so aussieht mit ihren Keyboard-Problemen. Da gibt es auch nochmal einen Nachschlag. Also auch die neuen Keyboards helfen da angeblich nichts. Also in der kleinen Stichprobe hier, das sind nur anekdotische Daten, aber vor allem sagt, ist ja, dass Apple sich des Problems wahrscheinlich nicht bewusst ist, weil halt die meisten ihre Keyboards nicht reparieren lassen. Das ist eine These, die er hat, die ich interessant finde, die zumindest auf mich auch zutrifft. Also die These ist, dass dadurch, dass bei Apple der Umtausch und Reparatur so unprofessionell läuft im Verhältnis zu anderen Firmen, das heißt, man kriegt kein Austauschgerät, man muss warten, man muss sein ganzes Ding abgeben und hoffen, dass man es wiederbekommt, hat Downtime. Keiner will diese Downtime, deshalb, wenn nur eine Taste ein bisschen hakelt, wird das nicht gemacht von vielen Leuten. Und er hatte so eine Umfrage gestellt, auch wo die gesagt haben, ja, ich lebe halt damit. Geht ja mir genauso, mein J könnte man ja auch irgendwie zurückbringen und austauschen. Und mein Laptop nutze ich gar nicht so viel, aber ich habe echt keinen, also ich mache das auch nicht. Ja, deshalb könnte es sein, dass Apple auch diese Daten nicht hat, weil die nicht so erfasst werden. Wenn man ein bisschen wirklich, ja, wenn man unken will, dann ja, dann funktioniert Tim Cooks Apple genauso, weil er halt aus der Ecke kommt. Ja, wie optimiert man die Prozesse an der Stelle? Und wenn die Daten nicht existieren, dann existiert auch kein Fix, weil man braucht es halt nicht. Also es würde reinpassen in das Narrativ. Ja. Naja, müssten nicht die Daten jetzt spätestens nach 3 Jahren, wenn, also ich habe ein MacBook 2015, glaube ich, das war also die letzte Generation vor den neuen Keyboards. Diese Macs werden jetzt langsam alt, das heißt, die Leute schauen nach Austausch und nach neuen Geräten. Müsste sich das jetzt nicht dann langsam zumindest in den Verkaufszahlen niederschlagen? Ich denke, umgekehrt wird ein Schuh draus. Falls jetzt ein Laptop kommt, der diese Probleme nicht haben sollte, hast du auf einmal einen riesen Hit. Der wird dann beworben und deshalb wird es intern gar nicht. Also das wird passieren, weil die Leute, die jetzt so gefrustet sind, die wechseln halt teilweise auch weg. Apple kriegt von denen ja gar nichts mehr mit. Also es ist ja also so, ich kenne Geld persönlich, ich kenne persönlich eine Menge Leute, die sich jetzt keinen neuen Apple-Laptop kaufen. Hm. Und zwar seit geraumer Zeit und die einfach Schiss davor haben. Und ich weiß nicht, ich krümel meine Tastatur voll, wie geht? Die hatte noch nie irgendein Problem. Und du liest im Internet, du musst deine Tastatur jeden Tag mit Druckluftspray behandeln, damit du keine Probleme kriegst. Also das ist absoluter Super-GAU. Meines Erachtens. Ja, ist es. Aber das ist, wie so vieles in dem aktuellen Apple, der Turnaround ist halt einfach so lang, dass die Vorlaufzeiten für die Produkte sind hoch und der Turnaround für Feedback ist halt einfach nicht da, weil man kann natürlich merken, Leute werden unzufrieden, aber bis sie weggehen und wirklich nicht mehr kaufen und das insgesamt in Zahlen sich widerspiegelt, ist es halt schon zu spät eigentlich. Also war für mich auch so intern so ein bisschen so ein Grund, wenn der gesunde Menschenverstand einem sagt, da ist ein Problem, das müssen wir jetzt angehen, wir können jetzt nicht nochmal ein Release so rausgeben und so machen, dann muss man das halt machen. Und wenn man das dann nicht mehr fixen kann, aktiv, weil man so eine große Mehrheit davon hat, weil es einfach vernünftig ist, es zu fixen oder halt schon proaktives selber macht, dann müsste man auf das Feedback warten. Wenn man aber auf das Feedback wartet, dann kriegt man das ja erst nach Release von einem Produkt und dann auch erst noch ein Jahr später oder 2 Jahre später. Das ist ja so eine Äone gefühlt in dem Zeitraum. Mhm. Ja, also so, da kommt der Fix 4 Jahre später und dann ist es einfach ein anderes Produkt, dann trifft es alles schon gar nicht mehr. Also das ist so ein bisschen so die Krux, die ich sehe. Sobald Apple nicht mehr die richtige Nase hat, die Produkte so zu in die Zukunft zu treiben, wie sie sein sollten, sondern auf Feedback angewiesen ist für so basale Dinge, wird es problematisch, weil da geht halt der Vorsprung flöten. Zum einen, und die Kunden werden unzufrieden oder hauen teilweise auch ab. Also ich kenne auch Leute, die halt wieder auf Windows gewechselt sind, weil so ein Surface hat das Problem nicht und die sind eh nicht, also die würden gerne auf dem Mac bleiben, aber jetzt ob sie jetzt ihr Markdown in einem Windows schreiben oder auf einem Mac, ist ihnen jetzt so wichtig auch nicht mehr. Hm. Naja, also bei mir ist es zum ersten Mal in meinem Leben, weil ich habe ja mit dem Amiga angefangen und bin dann direkt auf Mac umgestiegen, dass ich überhaupt überlegt habe, wie wäre es denn jetzt auf einen Windows-Laptop zu gehen? Ah, ist aber scheiße, weil ich bin irgendwie in diesem ganzen Ökosystem so eingesperrt. Ich habe ein iPhone, ich genieße das, dass ich die Sachen dann halt auf dem Mac auch. Aber dass ich, es ist zum ersten Mal so, dass ich diese Begründung brauche, um bei Mac zu bleiben. Und das macht mir Angst. Also es macht mir Angst, dass ich einfach, das ist wie bei den Upload-Filtern. Ich habe Angst davor, dass ich in einem Jahr oder zwei Jahren kein brauchbares Arbeitsgerät mehr bekomme. Und ich bin halt reiner Mobilentwickler. Ein Desktop für mich zu haben, ist keine Lösung. Also ich kann nicht einfach auf dem iMac gehen. Ja, also du kannst ja dann so wie bei Signal versus Noise angedeutet ein externes Bluetooth-Keyboard benutzen, was echt bei vielen der Workaround ist. Ja. Das ist kein Witz. Aber das ist das beste Keyboard, was ich je hatte. Das ist super. Das funktioniert. Ich habe das auch dabei. Das Traurige ist ja, dass sie das optimale Apple-Gerät schon gebaut haben. Ich will einfach das MacBook 2015 mit schnellerem Prozessor. Fertig. Ja, aber das hat die Clownschuh-Tastatur. Die ist nicht mehr, wenn du mal die aktuelle externe kabellose Magic Keyboard benutzt hast, dann willst du nichts anderes mehr. Also really, die Tastatur, die fühlt sich an, als ob du in zu großen Schuhen gehst. Oh Gott. Dom hält gerade ein basic aussehendes UFO, das so ein bisschen wie das Wu-Tang Clan Logo aussieht, mit Tasten drauf. Genau, also die ist auch ein bisschen schwammig. Also ich habe ja auch, also ich mag ja die sehr gerne, weil die externe von Apple ist gut. Und was ich in die Kamera gehalten habe, war diese Microsoft Ergonomic Tastatur, die es gerade so gibt. Also einerseits natürlich nervt mich, dass die Tasten irgendwie so falsch beschriftet sind für mehrere Gründe, weil einerseits deutsch, weil amerikanische ist nochmal extra teuer, wollte ich dann nicht und stimmt dann auch nicht ganz. Aber ich habe trotzdem amerikanisches Tastaturlayout. Aber ich habe ja, wie gesagt, ich war ja so dämlich und habe mir mit Slay the Spire eine Sehenscheidenentzündung zugelegt. Deswegen habe ich jetzt so zeitweise zumindest so eine ergonomische Tastatur, weil das hilft wirklich nichts anderes als ein bisschen ruhig halten und nicht so sehr belasten. Hilft gegen eine Sehenscheidenentzündung leider. Und deshalb habe ich gerade so eine Ausstattung hier und hauptsächlich ein Standgerät. Ja. Also das könnte man natürlich auch im externen Gerät benutzen, aber das ist natürlich auch ein bisschen wuchtig. Was ich aber interessant finde, ist, dass es von Apple ja überhaupt keine ergonomische Lösung gibt. Ja. Also es gibt nur diese komische Magic Mouse, die viel zu flach ist, die auch die mir ja wirklich auch schon Schmerzen bereitet hat. Es gibt von Apple nicht mal so die ergonomische Alternative in irgendeiner Form. Und das finde ich halt auch schade, weil es ist ja schon eine sehr, also der Teil würde schon zu Apple auch passen. Ja, ja. Das ist nochmal so. Also entweder das Hauptdevice ist genauso geformt, wie es am besten ist für alle, oder eben nochmal zumindest diesen Einsatz. Und da finde ich ganz interessant, dass so eine Firma wie Microsoft da halt wirklich die Nase vorn hat gefühlt, weil einerseits hat sie diese Produkte im Angebot, andererseits sogar so weit, dass es jetzt für die Xbox zum Beispiel auch diesen Accessible Controller gibt, der totaler Wahnsinn ist. Ja? Im Sinne von positiv Wahnsinn, dass man einfach für alle verschiedenen Lebenslagen und Behinderungen durchaus da Unterstützung bekommt, trotzdem Spiele spielen zu können. Und sowas macht Apple halt gar nicht. Also da ist Accessibility selber eine schöne Technologie, die sie auch ein bisschen pushen, so, die auch da ist, die auch gut ist, das Screenreader und so weiter, keine Frage. Aber so Hardware oder wirklich ein bisschen so weiter gedacht, jenseits von der Johnny Ive White Room Klarheit, Eleganz, Reduktion haben sie halt nicht. Ja. Tja, Naja gut, wir werden sehen, ob es eine weitere vierte Generation dieses Keyboards gibt, die auch wieder nicht funktioniert, oder ob sie mal was Neues bringen. Dann vielleicht mit Motten statt Schmetterlingen oder so. Die Tasten gehen erst, wenn Motten in dein Keyboard geflogen sind. Genau. Der Mottenstaub, der fixt alles. Nein, lass uns noch schnell über ein Apple-Produkt reden, das hoffentlich ohne Keyboards kommt, auch in der nächsten Variante. Es geht nämlich um das neue iPhone. Da fangen jetzt die Rumors schon an. Und ich glaube, so das Erste, was man hört, ist, es soll 3 Kameras haben. Really? What? This? No, what? Bei 3 Kameras, also 3 Linsen. Also auf der Wie heißt die Nicht-Allzeit-Kamera? Genau, die Nicht-Allzeit-Kamera. Die Nicht-Allzeit-Kamera. Also die Kamera, die von einem wegzeigt, wenn man auf das Telefon guckt, soll 3 statt 2 Linsen haben auf den Pro-Geräten. Ich gehe mal davon aus, dass das dann ein Weitwinkel sein wird. Also, würde Sinn ergeben. Es gibt 2 Varianten, die ich so im Kopf. Also es gibt mehrere Geschichten, die man noch machen könnte, die jetzt noch nicht drin sind. Die eine ist diese ganze Geschichte, die mit dem mach mal nachträglich scharf Videos, also diese nicht Time of Flight, sondern die wie heißt es denn? Diese Kamera, die Lichtfeldkameras, so deutsch heißt Lichtfeld. Das könnte man machen, das gibt es in der Größenordnung auch schon, das könnte man reinbauen, dann hätte man einfach mal so das, was man im Moment über mehrere Aufnahmen so macht, da erledigt. Das wäre ganz schick, könnte man machen. Dann gibt es natürlich diese ganze stereoskopische Geschichte schon auch noch grundsätzlich, also ganz mit der AR-Geschichte, noch mehr Abstand messen und an sich da was machen können und so eine Anordnung, so wie ich es jetzt in dem Mockup hier sehe, ist ja so schön im Dreieck, genau äquidistant mit den Kalibrierungen vom Werk, könnte dann Apple auch weiter hergehen und diesen AR-Gedanken im Sinne von ich messe jetzt die Welt um mich, wenn ich was aufnehme, genauer aus und habe so eine gewisse 3D-Erfahrung da drin, im Sinne von ich habe die Daten zu dem Bild, was ich dann damit mache, ob das nur Porträtmodus ist oder was anderes, ist auch wieder offen. Und das andere ist Weitwinkel und weniger Weitwinkel, so wie jetzt auch schon, einfach nur weiter aufspannen, damit man ein bisschen mehr Zoom rauskriegt aus der Kamera oder ein bisschen mehr Aufnahme. Alles möglich, und ich denke auch, dass Apple dranbleiben muss, dass die Kamera immer noch top ist. Also ich glaube, so bulky das jetzt hier aussieht, also es sieht schon sehr unsexy aus, muss ich sagen, leider. Ist ein bisschen untypisch, aber so sehr glaube ich aber, dass Apple weiter an der Kameratechnologie schraubt und dass das definitiv, da wird es eine große Verbesserung, also es ist ein großer Schritt fällig bei der Kamera hinten. Ja? Ja. Ich als alter Sack vom Dienst muss sagen, dieses Mockup ist das hässlichste iPhone aller Zeiten und unterm Steve hat sowas nicht gegeben. Ach ja. Na, mal sehen, ob es wirklich so hässlich wird wie dieses Mockup. Also das ist ja auch schon, naja. Naja, das Mockup sieht einfach aus, als hätte sich dieser Bump von der Kamera verdoppelt in der Breite. Ja, ich nehme an, dass der dann einfach wächst, bis dann die ganze Fläche wieder. Irgendwann ist die komplette Rückwand vom iPhone nur besteht aus Kameralinsen. Ja. Genau. Aber dann ist wieder diese Lightfield-Kamera, die Dom schon angesprochen hat. Wie hieß denn die Firma? Irgendwas mit Lutrex, irgendwie so. Nee, die hat ja auch nochmal eine ganz schlechte Kamera mit Android-Software rausgebracht, die ein bisschen mehr normalen Formfaktor hatte. Und das große Problem war aber so, die Auflösung war einfach viel zu gering auch, selbst bei den. Also das mit Nachschärfen, Lichtfeld war toll. Litro, genau. Und es ist definitiv auch so, dass die Miniaturung, also ich glaube, die Nachfolgefirmen sind in Miniaturversionen gegangen. Also ich denke, dass das Telefon der nächste Anwendungsfall für das wäre, von der Größenordnung auch. Und das fände ich ja nett, ja, so dass ich so einen Schnappschuss machen kann und der ist halt einfach scharf, weil selbst da habe ich im Moment keine Unschärfe machen. Der Tobi hat gerade versucht, in dem FaceTime-Window mit unserem Chat unser Bild zu vergrößern. Das geht natürlich nicht. Nein, nein. Weil warum sollte das gehen? Das eigene größer macht. Ja, ja, das bleibt natürlich Briefmarken groß, halbe Briefmarken groß. Ich muss gestehen, das ist auch das erste Mal, dass ich dieses Interface benutze und ich habe gerade versucht, das Fenster größer zu ziehen und da skalieren auch nur die 2 Fenster des entfernten Videos und das eigene Video bleibt einfach unfassbar klein. Ja, das stimmt. Ja, also das Einzige, was ihr machen könnt, ist Doppelklick auf die Ananasen. Also wir sind immer noch im Face-to-Group, FaceTime explorieren und dann ist halt die Person, also da bleibt es halt da drauf. Weil ansonsten soll es ja eigentlich sogar größer werden und kleiner werden, je nachdem, wer denn spricht. So Google Hangouts-Videos und so. Ja, ja. Das gibt es ja eigentlich auch. Ja, bei mir im Moment auch. Mehr Personen erst dann aktiv. Ja. Nichts an dem. Ich wollte nicht ablenken. Ich wollte nur gucken, ob wir. Ja, aber wenn wir doch diese Top-Technologie benutzen hier. Ja, aber, Dom, wenn wir die schon benutzen, dann erklär doch erstmal, wie haben wir es denn jetzt überhaupt geschafft, diesen Chat zu starten? Denn das Erste, was ich intuitiv gemacht habe, war FaceTime öffnen. Dann geht sofort die Kamera an, was mich jedes Mal nervt, weil ich ganz oft FaceTime-Audio benutze. Und dann habe ich Martin angerufen und dann gab es keine Option, dich noch mit reinzuholen. Wie hast du das jetzt geschafft? So, ich glaube, Audio-Call, wenn du alleine hast, hast du, glaube ich, eh verloren. Also ich glaube, du musst einen Video-Call machen, wo du das Video ausschaltest, wenn du rein Audio haben willst. Das Einfachste für so einen Group-FaceTime-Call ist, ungelogen, einen Gruppen-Chat aufzumachen mit den Leuten, mit denen man das machen will. Also in der Nachrichten. Messages. In Messages auf dem Mac, so. Praktisch eine neue Nachricht zu machen mit genau den Beteiligten. In dem Fall jetzt war das Martin und Marcel für uns, weil Tobi ist bei Marcel im Büro. Dann eine Nachricht schreiben. Ganz wichtig, dass dieses Interface weggeht von neuer Nachricht zu einem eigentlichen Chat. Dann ist in diesem Chat rechts oben ein Details-Knopf. Auf Deutsch oder auf Englisch, glaube ich, auch. Und in diesem Details-Knopf gibt es dann oben einen FaceTime-Audio- oder Video-Knopf und den kann man drücken und dann macht man eine Group-Geschichte auf. Und da ist nochmal interessant, jetzt müssen alle Beteiligten einmal ihre Kamera anmachen, dann sind sie dabei, weil durch diesen FaceTime-Bug geht es nicht mehr automatisch, dass da jetzt irgendwie eine Verbindung aufgemacht wird und ein Ding-Video. Ich glaube, das war nicht so gedacht. Eigentlich früher ging das, dass dann einfach die Leute mit reinkamen, zumindest wie ich es am Anfang ausprobiert habe. Jetzt muss man dummerweise das Video zumindest einmal angemacht haben und dann wieder ausmachen, um da mitzumachen. Also ich war auch schon mal eingeladen in so einen Join the Conversation. Es gibt dann teilweise auch, wenn du in diesem Gruppenchat bist, auch Notifications, wo so Join steht. Wenn man dann Join drückt, geht nur das FaceTime-Fenster auf, wo man sieht, was denn so passiert ist, aber man ist aber nicht verbunden zu diesem Chat. Man sieht nur, welche Leute da beteiligt sind. Das heißt, da, wo die Gesichter sind, sind einfach nur Buchstaben von den Leuten. Und erst wenn man auf das Video einmal drückt, nimmt man wirklich teil, das weiß man aber nicht. Also ich hatte schon 5 bis 10 Minuten in diesem Screen verbracht, bevor und danach mit dem Screenshot, okay, bei mir passiert nichts hier. Ach ja, ihr müsst dann diesen Knopf drücken und dann geht das. Also interface-technisch, it just works. Warum ist das so schrecklich? Also wenn ihr das jetzt so gut verstanden habt wie ich, dann solltet ihr jetzt die zum letzten Kapitel zurückspulen und nochmal alles in halber Geschwindigkeit hören, weil what? Man muss noch das Video, keine Ahnung. Nein. Er muss es, die Kamera einmal andrücken und wieder ausdrücken. Und was noch mal interessanter ist, man kann auch dann, hier gibt es so eine Seitenleiste, das ist der links untere Knopf, da kann man sehen, wer denn alles beteiligt ist und da kann man noch Add Person machen, da kann man noch andere Leute hinzufügen auch. Ich glaube aber in einem 1:1-Video-Chat gibt es diesen Seitenleiste nicht. Aber da wäre so ein Plus, das könnte man auch dann noch benutzen. Mhm. Was auch noch lustig ist, also interface-technisch, wenn man auf das I drückt neben den Leuten, kriegt man dann ein kleines Kontextfenster auf, das auch nur ungefähr 2 Zeilen hat in dem ganzen Content von dem Kontext und man kann praktisch durch den Kontakt durchscrollen, auch wenn man Notizen hat oder so, in so 2 Zeilen nur zu sehen. Ist auch ganz großartig. Also das ist ein Fest von UI-Debakel. Das Schöne ist, das Ding ist ja nicht mal irgendwie Marzipan oder so. Das ist jetzt wirklich, das ist ein Versuch, native Mac-App zu sein. Sorry, dass ich das jetzt noch weiter auswälze, dieses Thema, aber ich stelle gerade fest, wenn ich auf einen, also ich habe diese 2 Video-Windows hier und wenn ich da einmal reinklicke, dann steht dann darunter, wer das ist. Und dann ist da so ein Pfeilchen-Ding. So, also das Fullscreen-Symbol im Prinzip. Aber da passiert dann weiter nichts. Ich kann das nicht bewegen. Ja, jetzt habe ich es irgendwie geschafft. Doppelklicken. Ach, Doppelklicken. Du kannst klar, es dieses ganze, Doppelklick macht es. Ja, okay, natürlich. Ja, ja. Buttons, da unten ist leider kein Hover und kein Knopf. Ja. Nee. Ja, ja. Okay, und dann kann ich dann in den Vordergrund und dann bleibt, machen. Und dann bleibt die Person groß. So. Ja. Genau. Und wenn jetzt der Marcel was sagt gerade, sag mal was, Marcel. Hallo. Genau, dann bleibt das trotzdem im Hintergrund. Weil eigentlich, wenn es mehr als 2 Leute sind, dann wabern die ja alle so ein bisschen und werden ein bisschen größer und ein bisschen kleiner, je nachdem, wer spricht. Aber man selbst bleibt halt klein auch. So, da kann man auch nichts machen. Die eigene Vorschau, die kann man, glaube ich, auch nicht wirklich ausmachen. Die Menüs sind großartig. Jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar kann man das Fenster, in dem ich euch jetzt sehe, irgendwie modal machen wie bei Bild-in-Bild-Video? Ich hätte das jetzt gerne einfach rechts oben im Floating. Ja, es gibt einen Always on Top und das ist in Video. Ach, das ist im Menü. Immer oben. Okay. Immer oben. Also ach, immer oben heißt ist natürlich immer, nein, das heißt schlecht übersetzt. Immer oben. Ja, das heißt immer oben. Immer oben. Ich muss übrigens euch leider sagen, ich habe das gerade angehakt und das macht genau nichts. Ja, oh. Es macht schon was. Ach nein, es macht nichts. That's nice. Aber, dafür wäre es gedacht. Stimmt, das macht also, wenn gar man, also bei QuickTime tut es das zum Beispiel. Ja, ja. Also die Funktionalität das an sich sollte so funktionieren, aber wenn ich auf Safari gehe, dann ist das Safari-Window davor. Das ist wahrscheinlich ein 1:1. FaceTime geht wahrscheinlich und der Gruppen-FaceTime nicht, weil es ein anderes Interface ist. Also irgendwo geht diese Option, sie wäre da, es ist alles ein Bug. Amazing. Ja. Oh, das ist auch geil. ihr habt ja, ihr seid ja ein quadratisches, die Person, mit dem man so Video ist, sind quadratisch. Mhm. Wenn man jetzt aber das Fenster praktisch so gestaltet, dass es ein bisschen so ist, dass es oben und unten Balken gibt, weil die Quadrate praktisch nicht reingehen, dann wird nicht das Video runterskaliert, sondern ihr werdet beschnitten. Also ich habe jetzt ein bisschen Martins Bart und Marcells Mundpartie alleine, wenn ich so seitlich mache. Aber und nur wenn ich das Fenster ganz groß mache, oh Gott, dann kriege ich eure vollen Ausmaße. Das ist ja krass. Das ist schlimm. Ich hab mir gedacht, warum reden wir die ganze Zeit mit Martins Bart? Wir haben die ganze Zeit mit Martins Bart geredet. Oh mein Gott, das ist ja... Ah, jetzt hat er eine Nase. Ja, und... Moment. Aber wie kommt man dann auf sowas? Warum skalieren die das Video makes nicht? Makes no sense. Sie skalieren es schon ein bisschen, aber... Ja, ja. Aber also Seitenverhältnismäßig. Sie beschneiden es auch gewaltig. Du musst das Fenster, glaube ich, so machen, dass die Seitenverhältnisse optimal sind, damit es nicht passiert. Aber selbst dann habe ich zumindest, ich habe mal selbst Brille, Oberkante hier so im also Blick. Sie skalieren und bei Martin ist es wirklich die Hand, aber so die Knuckles gerade, die ich nur sehe. Das also ich weiß nicht genau, man kann auch noch irgendwie vielleicht rotieren? Nee. Früher das ist eine sehr fragwürdige Entscheidung, ja. UI-mäßig. Vielleicht sollten wir doch diesen Spin-Off-Podcast machen, irgendwie, wir schimpfen über UI. Ja, ja, weil sagen wir du so, hast ja ein Preview-Fenster auf deiner Seite, wo du sagst, wo du siehst, was dein Gegenüber theoretisch sehen könnte. Aber das ist es gar nicht, weil wir sitzen beide so eng aneinander, dass wir gerade so an den Rändern vom Bildschirm... Stopp, an eurem... Ihr seid sichtbar auf eurem Preview-Fenster? Ja, wir sind beide. Ich sehe nur Marcel. Ja, same. Was? Ich habe keine Chance. Wieso siehst du nur Marcel? Wir sind äquidistant. Wir sind symmetrisch. Ich mache euch mal auf den größeren Monitor. Vielleicht kriege ich euch so groß gemacht, dass ich noch ein bisschen mehr kriege. Nee, ich kriege nur Marcel eigentlich. Also ich kann diesen Screenshot mal hier machen. Ich habe den gerade geschickt. Jetzt das ist jetzt natürlich total spannendes Radio. Ihr könnt im Chapter-Mark an der Stelle gucken, was wir gerade sehen. Genau. Aber, ja. Das nächste Mal sehen wir uns auf Twitch, dann können alle mitchatten. Ja. Sagen wir so, wenn FaceTime eine Tastatur wäre, wäre sie eine Butterfly-Tastatur. Mit Membran. Ich muss diesen Link sehen. Okay. Interessant. Wir sind. Ich sehe gerade das Fenster, das wir... Martin geschickt hat. Und... Das sind wirklich, wir waren symmetrisch drauf und Marcel ist ganz und ich gar nicht zu sehen. Fasziniert, ich finde es faszinierend, dass bei mir so ist, dass irgendwie das oben abgeschnitten wird. Aber. Also der hat wohl auch einen Algorithmus, wo er den interessanten Bildteil rausfiltert. Super Treff, genau. Ja. Also 100%. Vielleicht zoomt er irgendwie an. Nein, es ist überall so. Es ist wirklich, der ist einfach nicht zentral. Also der beschneidet von links unten. Ach, von links unten? Also manche Dinge beschneidet er von links unten. Nicht alles, aber so wenn ich jetzt so in dem aktuellen Zustand resize das Fenster... Da wird von links unten beschnitten. Also es ist. Und ich glaube, es wird einfach immer schlimmer, je mehr man resized, weil er dann so einen Fehler akkumuliert. Ja. Oh das Gott. Ist richtig. Am Anfang habe ich euch nämlich noch gesehen. Ja. Nee, ich habe euch jetzt auch wirklich, ich habe so viele Pixel, ich sehe gar nichts mehr von dem Video. Also, ich sehe mit die Artefakte. Schulter und Martin. Ich glaube, das ist irgendwie Autolayer kaputt, oder? Das war am Anfang gar nicht so schlecht. Moment, das wird schlimmer. Aber ich habe das beide gesehen. Also das FaceTime-Fenster nicht bewegen. Ich schicke euch mal, wie es jetzt aussieht. Es ist kein Scherz. Das musst du als Kapitelmarke auch reinmachen. So. Ja, so. Das ist passiert gerade. Das ist unfassbar. Aber das ist doch, da haben sie doch einfach im Interface-Bilder vergessen, Dinge anzuklicken, das ist, oder? Das ist irgendwie... Ich habe keine Ahnung, aber ich habe euch jetzt kaputt gemacht. Leider. Ja, ihr seid jetzt auch kaputt. Ich würde es gerne also neu starten. Der Algorithmus, der das Bildausschnitt berechnet, der hat offensichtlich irgendwo Rundungsfehler, die mal in die eine, mal in die andere Richtung gehen. Weil wir reden jetzt mit Martins Bart, Doms, Axel Höhle. Ja. Ich weiß nicht genau, was ihr im Schirm habt, aber ich hoffe, es ist ähnlich unterhaltsam. Ich sehe den Marcel noch. Ja. Gut, lass uns an der Stelle vielleicht dieses Thema kurz abkürzen und weiterschreiten auf der Agenda. Ihr habt doch auch alle bestimmt die Situation, dass ihr zu wenig Serien im Fernsehen habt, die ihr guckt. Dafür habe ich gute Nachrichten. Es wird nämlich neue Serien geben, die ihr gucken müsst, nämlich die Hyperlight Drifter Serie. Die what? Ja, die Hyperlight Drifter soll eine Serie werden. Oh. Und zwar Animationsserie, ist aber erst noch in einem sehr frühen Stadium. Mehr weiß ich dazu nicht. Es gibt einen verlinkten Artikel auf Polygon. In welchem Stadium ist das? Also wie weit ist die Serie? Das ist jetzt Pre-Production, oder? Nee, ja. Noch Konzeption erst noch. Also weit weg von irgendwas, was man gucken kann, glaube ich. Und, okay, das heißt Konzeption ist, es kann auch immer noch nichts draus werden. Ja. Genau. Ja. Weil in der heutigen Medienlandschaft wird im Zweifel was draus. Das merkt man ja an allen Stellen und Ecken. Das stimmt, ja. Steht hier eigentlich, für welchen Sender oder für welchen Streamingdienst das stattfinden soll? Nee, oder? Also im Text steht irgendwas von Netflix. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das... Ja. Nee, also nur, dass es halt Adi Shankar macht, der halt auch Castlevania für Netflix gemacht hat. Da steht nichts da. Aber ansonsten steht da noch nichts. Mhm. Mhm. Wir werden das verfolgen und berichten. Interesting. In anderen Indie-Gaming-News, Hop kommt für die Switch. Juhu! Ja, sehr schön. Ist momentan sogar noch im günstigen Vorverkauf, also 2 Euro günstiger. Wenn es besser von der Performance läuft, als ich das vom PC gehört habe, dann ist das ein gutes Ding. Und kann ich mir dann auch super vorstellen auf dem Handheld. Hm. Mhm. Ja. Lustig. Also die Switch ist wirklich ein Phänomen. Ich hab, das ist ein Indie-Sauger, die bringen jetzt alle Indie-Spiele. Ja, vor allem, sie ist ubiquitär. Es ist brutal. Wenn ich, egal wem ich über ein Spiel erzähle, egal welches, irgendeiner im Raum dreht sich um und sagt, gibt es das auch schon für die Switch? Ja, aber das ist halt so ein selbsterfüllende Prophezeiung, weil es ist die einzige aktuelle Entwicklungsumgebung oder Publishing-Umgebung, die Indie-freundlich ist. Denn die Zahlen auf der Switch für Indie-Developer sind immer noch sehr gut, also bei was verkaufte Spiele angeht. Mhm. Ich meine, es gibt immer so eine Lead-Plattform für Indies, die gerade gut funktioniert und wo man noch gut verkauft. Und das ist halt momentan die Switch. Und das hilft Nintendo unglaublich. Ich hätte ja persönlich vor ein paar Jahren nie gedacht, dass Nintendo der Indie-Darling wird. Weil Nintendo war ja eher so, oh Gott, das Nintendo ist die war immer der Elfenbeinturm. Ja, genau. Das total das ist geschlossene für System. Nintendo irgendwas zu machen. Und jetzt profitieren sie unglaublich davon. Krass, also ja. Ich würde auch allen empfehlen, die irgendwie hauptsächlich Indie-Spiele spielen wollen, sich eine Switch zu holen. Hm. Obwohl ich meine Playstation liebe, wie sonst was, das ist halt gerade eher für die Exklusivtitel interessant. Und da ist ein Riesenparadigmenwechsel passiert. Ich meine, vor ein paar Jahren konsolentechnisch war Playstation der Indie-Darling. Die haben dann aber irgendwie alle Leute rausgeworfen, die sich um dieses Indie-Programm gekümmert haben. Das kippt jetzt gerade stark. Und Switch ist auf jeden Fall momentan die wichtigste Zweitverwertungsplattform. Und halt auch, was ich ganz, ganz oft lese, ist so, das Spiel kommt für XY und Switch. Ja, also ich glaube, es liegt halt auch daran, dass Indie-Titel im Zweifel halt die sind, die Handheld am besten funktionieren, weil sie halt meistens unter gewissen Einschränkungen produziert werden oder mit kleineren Anforderungen sozusagen. Und dann war halt die Vita, solange sie noch tatsächlich ein valides Produkt war, so ein Magnet, der Indies angezogen hat oder der halt irgendwie Indies gebraucht hat auch, um genug Content zu haben auf der Plattform. Und das verlagert sich jetzt im Moment alles auf die Switch. Hm. Ja. Insofern wird halt auch sehr spannend, was jetzt dann im nächsten Zyklus, der jetzt dann bald anfängt, Microsoft und Sony machen. Ob sie eher auf den Streaming-Zug aufsteigen, wie jetzt mit dem Google Stadia, oder ob sie eher auf den Nintendo-Zug aufsteigen und dieses Hybrid-Konzept. Aber das kann ich mir fast nicht vorstellen, weil mit dem Hybrid-Konzept erzielst du natürlich keine große Performance-Leistung. Hm. Es bleibt spannend. Wir haben als nächstes auf der Agenda haben wir noch einen Punkt. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob es da also noch außenrum oder ob es einfach nur so ein Zeitzeugen-Historie ist. Es gibt sogar was. Monument Valley wird dieser Tage 5 Jahre alt. Mhm. Und es gibt ein Mini-Update mit 9 nicht lachen, mit 9 Hüten. Für wieder, die man in den Levels aufsammeln kann und dann tragen. Ja. Okay. Also man kann da wieder reingucken. Nice. Das neue Spiel von Astu wird ja dann in dem Apple Arcade Bundle im Herbst erscheinen. Ja. Offensichtlich. Genau. We are gespannt. Gut, gut. Kommen wir zum Konsum. Als erstes haben wir, hatten wir auch schon lange nicht mehr, einen Kickstarter für Firmament. Genau, das ist gar nicht so wahr. Ich hatte letztens diesen Kickstarter, der so an Flashback angelehnt war. Ich habe den Namen vergessen. Ist ja auch schon jetzt vorbei. Da werde ich wieder berichten, wenn das Spiel dann rauskommt. Firmament ist nur für PC und zwar nur für VR. Das habe ich jetzt gar nicht dazu geschrieben. Deswegen ist es auch nur für PC. Und zwar ist das der neue Kickstarter von Cyan. Cyan kennt man von Myst und Abduction. Passt doch ins Naming Scheme. Das Interessante war, ich habe ein Interview gehört mit Rand Miller, glaube ich, heißt er. Also einen der beiden Brüder, die das Original Myst gemacht haben, das muss ich auch gleich noch pluggen, Humans Who Make Games von Adam Conover, das ist ein Podcast mit Interviews mit Game Creators, und da hat er auch eins mit Rand Miller gemacht, der über Abduction, über das Release von Abduction erzählt hat. Und zwar, das Interview war jetzt schon älter, nämlich von damals, als Abduction released wurde. Und da haben sie gesagt, das nächste wird auf jeden Fall VR. Und als ich das Interview gehört habe, dachte ich mir noch, ja klar, damals war VR-Boom und alle wollten VR. Aber offensichtlich ist das tatsächlich wahr. Also das neue Kickstarter wird einfach ein Myst-like, Abduction-like in VR sein, was sich ja super anbietet. Dazu muss ich auch noch erwähnen, habe ich vielleicht nicht, das weiß ich nicht genau, Abduction gibt es mittlerweile auch auf der PlayStation in VR. Also man kann da switchen, wie man gerade lustig ist. Leider, trotz PlayStation Pro, die meisten Spiele sind mir trotzdem zu grisselig auf der PS4, was offensichtlich nicht an der Brille liegt, meines Erachtens, sondern an der Performance von der Konsole. Findest du? Also ich denke, es liegt auch an der Auflösung. Also ich weiß es nicht, aber warum sieht dann so ein Beat Saber völlig okay aus? Und dann so ein Abstrakter ist. Weil es abstrakter ist. Also alles, was irgendwie so ein bisschen versucht, menschliche und so weiter Texturen zu machen, wirkt, also alles, was nicht low poly war und ein bisschen abstrakter, war für meine Begriffe nicht hübsch. Ich denke, weil auch die Auflösung dafür dann nicht reicht, auch für, ich glaube nicht, dass es nur die Berechnungsgeschichte ist. Also es kann sein, dass die natürlich auch nicht auf voller Auflösung fahren. Nagel mich da jetzt bitte nicht fest. Aber ich finde die, ich finde auch, dass die PlayStation Pro VR hat ein bisschen zu wenig Auflösung hat dafür. Also da hat selbst die Oculus Go mehr. Also ich bin mir sicher, dass Sony nachlegen wird, VR-technisch. Sie haben jetzt in ihrem Sony macht ja jetzt so Videoankündigungen, wie Nintendo das schon länger macht. Und da haben sie schon VR auch weiterhin stark gepusht. Ich kann mir gut vorstellen, dass da jetzt dann demnächst dann auch der Nachfolger von der PSVR kommen wird. Ich muss halt sagen, die Convenience ist unschlagbar bei der PlayStation. Ja. Eigentlich müsste sie sogar noch besser werden. Und die hast du halt, glaube ich, bei der Oculus und bei der Vive nicht unbedingt. Ja. Also bei mir, wie gesagt, ich habe ein bisschen das Problem, dass meine HDMI-Kabel nicht irgendwie gut genug sind, und deswegen, wenn ich das Setup so habe, dass es sehr convenient ist für die PlayStation, habe ich leider dann ab und zu HDMI-Sync aus, also HDCP-Sync-Ausfälle mit dem Fernseher, wenn ich normal spiele, und das geht halt gar nicht, deshalb stecke ich die halt dann immer wieder ab, und dann sind es nur diese zwei HDMI-Stecker, die man machen muss, bevor man VR spielt, aber das ist schon oft so viel, dass ich es dann wieder nicht mache. Das ist eine ganz komische Geschichte mit dem VR für mich. Was ich an der Stelle auch noch interessant finde mit der VR-Geschichte ist, dass ich finde, so Präsentationen und Werbevideos klappen halt nicht. Das ist wie wenn du Avatar ohne 3D anguckst. Diese Videos sind immer wackelig, shaky cam, mir wird schlecht, wenn ich die nicht in VR angucke. Also so, die sind dann sogar im Spiel oft sehr gut, wenn man es selber spielt, aber so authentisches Ingame-Video von einem VR-Spiel, da kriege ich irgendwie, da wird mir unangenehm bei, selbst bei dem Kickstarter-Video jetzt. Also gut, dass er irgendwann mal gesagt hat, dass es ein VR-Experience ist, dann kann ich das irgendwie übersetzen, aber ich fand schon auch so diese miese Kamera, also ich fand halt die Kameraführung mies. Ja, das fand ich super halt, lustig, weil ich nur dadurch mir erschlossen habe, das muss VR sein, weil die so mies ist. Und dann hat alles wieder Sinn ergeben. Ja, das hat dann alles, das hätte man am Anfang sagen sollen. Ja, unbedingt. Was ich übrigens erstaunlich fand, war, ich war letztens in der VR-Brille im Sony Store und man konnte bei den VR-Spielen, die es da zu kaufen gibt, keine VR-Preview sehen, sondern nur 2D-Videos. Ja, ja. Also trotz Brille, und das fand ich völlig absurd, weil der Unterschied ist so immens, ob das in 3D gut aussieht oder in 2D. Aber es klappt halt nicht. Also du kannst halt dir nicht ein Video mit einer VR-Situation, wo sich die Person, die gespielt hat, sich bewegt hat, aber du bewegst dich nicht, das haut dich auch um. Ja, gut, dann müsste man so Mini-Demos machen. Du müsstest eine spielbare Preview haben. Ja, nicht mal unbedingt spielbar, das würde mir schon reichen, in dem Raum dann zu sein, gucken zu können. Also 360-Grad-Video. Stimmt, du hast recht. Also eigentlich so ein 360-Grad-Video zu haben. Nein. Aber all das ist ja ein Riesenproblem. Und ich habe auch gemerkt, so ein bisschen, so wenn du ein bisschen Hut machen willst, das habe ich ja für diesen Prototyp, den ich da rumgebastelt habe, auch, der da einfach so vorne dranhängt und so ein Fadenkreuz oder sowas, da kriegst du halt sofort einen Silberblick und das geht, das Ding muss weg. Also es ist so, also es gibt so viele Details, die einfach in VR dann nicht funktionieren, bei dem man denkt, das müsste, gehst du alles ganz einfach, ja? Oder die halt auch in manchen Spielen oder in manchen Videos, wenn die auf 2D flach gedrückt sind, also was ist das Iron Man Interface, der Helm innen drin, ja? Kannst du mal knicken, wenn du das wirklich so machst in deinem VR-Helm, VR-Brille, weil da kriegst du einfach nur Kopfweh. Ach ja. Also neuer Kickstarter von Cyan für PC. Keinen Mac-Support. Sie haben extra einen Absatz, über, dass sie es bedauern, dass sie keinen Mac-Support haben. Ist allerdings auch nicht verwunderlich, wenn es VR ist. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar wollte ich eigentlich nur kurz empfehlen, für den Fall, dass ihr mal bei jemandem Fernsupport machen müsst. Ich hatte das nämlich gerade heute, dass ich bei meinem Vater mich eingeloggt habe und irgendwie Kram eingestellt und Sachen installiert. Dann wusste ich nicht so recht, ja, was benutzt man da heutzutage eigentlich, was irgendwie zuverlässig funktioniert, durch Router durch und alles Mögliche. War dann erst bei TeamViewer und das hat mich aber dann irgendwie gleich wieder rückwärts rausgeworfen, weil da kriegt man erstmal so die Pricing-Optionen um die Ohren geschlagen und das war es mir nicht wert. Und dann habe ich herausgefunden, dass Google sowas auch anbietet momentan mittlerweile, nämlich Google Remote Desktop. Da muss man dann eine Chrome-Extension installieren oder irgendeine Webseite ansurfen und dann Client runterladen. Aber dann funktioniert das eigentlich relativ gut, auch in einer ordentlichen Framerate und so. Und man muss dann eben nur einen 12-stelligen Zugangscode dann generieren und eingeben. Und dann ist man bei dem anderen eingeloggt und kann da die Maschine fernsteuern. Und wenn man sowas braucht, große Empfehlung. Cool. Du machst das für Windows, oder? Nee, das war Mac zu Mac. Echt? Aber okay, was hindert dich daran, über Messages Screensharing zu machen? Das geht nämlich wieder. Geht es wieder? Ja, dass wir nicht wussten, dass das wieder ging. Ja. Wahrscheinlich. Also, recht. Ich hab tatsächlich, das letzte Mal habe ich es versucht und dann hatte ich das Gefühl, dass das nicht funktioniert wegen irgendwelchen Port-Forwarding-Geschichten und dann habe ich es wieder sein lassen. Okay, also ich hab das mit meinen Eltern letztens relativ regelmäßig gemacht. Ich hatte auch kein Audio, aber das lag vielleicht an derselben Situation, wie wir jetzt in diesem Ding aufgesetzt haben, dass einfach bei mir bei Video kein Audio-Ding angehakt war. Keine Ahnung, weil es Bluetooth-Audio mal war, das nicht funktioniert hat. Aber ähnlich wie ansonsten eine Messages, also wie macht man denn so einen Share, FaceTime, also ist ja nicht ein FaceTime, ja, es ist ja wirklich ein Remote Desktop Sharing. Das ist halt, das hat ja keinen Platz in irgendwelcher UI. Also yet again, in einem Messages-Dialog mit der Person, der ja oft auch der Ausgangspunkt ist, weil man muss ja helfen. Man muss ja seiner Familie helfen. Deshalb ist man da im Chat. Auch dann gibt es rechts oben Details. Ja. Und wenn das eine Einzelperson ist, dann ist bei den Details neben dem FaceTime-Kamera und FaceTime-Audio-Symbol noch so ein zwei komische Vierecke. Und das ist ein Screensharing-Knopf. Wenn man da drauf drückt, dann gibt es zwei Optionen, und zwar entweder Invite to Share My Screen oder Ask to Share Screen. Hm. Die unterliegende Technologie, wenn die die Verbindung aufbauen können, ist großartig, weil das ist Apple Remote Desktop mit einem irgendwie recht geilen Codec. Also der ist auch immer noch. aber das ist, also das, die haben ja irgendwann mal. Am Anfang hatten sie nur VNC, und VNC ist ja irgendwie sehr eine Datenfresser-Geschichte, und haben dann irgendwann mal ihr eigenes Protokoll da drauf gemacht. Mhm. Und das eigene Protokoll ist halt wirklich sehr effizient und sehr schnell, und das ist dann alles gut. Da kann man wirklich auch gut mitarbeiten und kann auch mit mehreren Monitoren wirklich. Ja? So ein Setup, wenn man jetzt so eine Remote-Coding-Session oder sowas noch machen will, kann man da auch mit Remote beide Screens sehen. Also wenn es klappt, ist es super. Es war lange Zeit mal nicht mehr, also irgendwo in der Zeit zwischen iChat und Messages ist es mal verschwunden, hat mal überhaupt nicht gescheit funktioniert, sonst irgendwas. Inzwischen klappt das wieder. Also wenn man Mac zu Mac macht und auch Mac zu Mac aktuelle Mac-Version, auch wichtig. Ich nehme keine Garantie für zurückliegende Mac-Version. Okay, das schließt es dann schon wieder aus. Ja, ich weiß es nicht. Musst du mal ausprobieren. Meine Eltern habe ich alle auf Mojave inzwischen. Deswegen, da klappt es dann. Aber nichtsdestotrotz, es ist auf alle Fälle ein Versuch wert. Wenn es funktioniert, ist super. Kommt Audio auch mit und kann man dann entweder nur zugucken oder bedienen. Klappt. Mhm. Ich bin remote. Aber wenn ihr was für Linux oder Windows braucht und beliebige Kombinationen von dem jeweiligen miteinander, dann ist Google Remote Desktop auch eine Empfehlung. Ich finde es so geil, dass du es mir echt in Chrome einem Plugin runterlädst und dann übernimmt es dein System. Gefühl. Ja, ja. Die grundsätzliche halt, also ich habe Angst. Also es ist praktisch, keine Frage, aber es ist so, will ich in irgendeiner Form, dass man über den Chrome meinen kompletten Rechner fernsteuern kann, irgendjemand. Ja, wobei, das stimmt ja nicht. Also das ist kein Chrome-Plugin, sondern es lädt eine Chrome-Extension, die quasi so Frontend ist für dieses Programm, und dann noch ein Programm, das im Hintergrund läuft und halt über WebSocket mit der Extension kommuniziert. Aber und auf dem Mac muss man das Programm im Hintergrund auch nochmal installieren mit einer User-Admin, Passwort und dann. Ja gut, aber sobald das mal installiert ist, ne? Ja. Also wenn das irgendwo in meinem Browser liegt, dann ist es aber schon schlimm. Ja. Es bietet dir übrigens dann auch an, das nicht nur für Support zu benutzen, sondern auch für deine eigenen Rechner, wenn du dann so was haben willst wie von überall auf deine Rechner zugreifen. Das geht auch. Es gibt auch so automatisch annehmen. Ja. Ah, das ist gut. Ja. Weil das ist gerade mein mein Use Case für TeamViewer. Das ist mein Use Case für TeamViewer, weil ich mache da Familien-Tech-Support, Cross-Plattform. Und da musst du sonst halt was ist denn das Passwort und durchgeben und pipapo, und das ist immer so viel Hassel, und deswegen sage ich halt, starte mal deinen TeamViewer, dann kann ich deinen Rechner steuern und mehr muss ich nicht machen. Wenn das dieses Google-Ding auch hat, dann ist es zumindest gut, das im Kopf zu behalten. Ja. Wobei aktuell mein Standard einfach whatever works, never change it. Ja, genau. Ist. Gut. Kommen wir jetzt tatsächlich zum ersten Spiel dieser Folge, auch wenn es sich so anfühlt, dass wir schon über 1000 Spiele gesprochen, aber wir sprachen über Spiele, die Fernsehserien werden oder bald auf irgendwelchen Plattformen erscheinen. Es geht um Yoshi's Crafted World. Ja, das ist rausgekommen jetzt für die Switch. Ja. Ist im Endeffekt wie in der Ankündigung, also die Demo konnte man auch ja schon vorher runterladen und spielen. Also jeder, der ein bisschen Interesse hat und eine Switch, kann sich das angucken. Und mir gefällt's. Es hat einen sehr schönen Koop-Modus. Da läuft man dann mit zwei Yoshis rum in derselben Welt. Und man muss auch nicht so. Also die Grundidee ist, es ist so ein 2,5D-Plattformer gefühlt. Also man ist so auf so einer Ebene, man springt mit Yoshi. Also ein bisschen träger und hat so diesen Flattersprung immer, wo man am Ende vom Springen auch so ein bisschen schweben kann noch. Man kann einen Gegner einfressen, und wenn man einen Gegner frisst, kriegt man ein Ei hinten dran, hat bis zu 8 Eier, die man dann wieder losschießen kann, um auch irgendwas in der Umgebung praktisch umzuschießen, auch was in verschiedenen Ebenen in dieser Umgebung stattfindet. Weil man kann auch praktisch in die Tiefe gehen, mal ein bisschen nach hinten eine Ebene, ein bisschen eine Ebene nach vorne. Das macht Spaß, es ist aber jetzt nicht besonders Jump'n'Run anspruchsvoll. Also es ist eher so ein Casual-Game, das Spaß macht, das sehr hübsch gemacht ist. Also für die Switch sieht es erstaunlich hübsch aus, finde ich. Haben sie wirklich hier rausgeholt. Nintendo Labo. Ja, genau, so Labo, aber als Spiel. So, ja, also der Karton ist halt im Spiel und nicht außen dran. Der Yoshi selber sieht ein bisschen aus wie bei Woolly World, noch so sehr fluffig, sehr so dieses, weiß ich nicht, was es da für so Craft-Material gibt, das man da benutzen kann. Aber es ist sehr stimmig. Was mich ein bisschen nervt persönlich, ist der Sound, weil der ist schon sehr quäkig, also absichtlich gemacht. Der ist jetzt nicht qualitativ schlecht, aber die Auswahl ist mir ein bisschen zu spieldosenmäßig nervig. Die Kartonage und so weiter sieht nett aus. Das, was man so einsammeln kann, sieht nett aus. Die einzelnen Level sind gut gemacht, immer sehr abwechslungsreich. Manchmal gefällt mir das besser, manchmal weniger, aber es ist auf alle Fälle jedes Mal was Neues. Es ist nicht einfach nur Langeweile. Und wie gesagt, ein sehr, sehr schöner Koop-Modus. So sehr easy-cheesy Koop-Modus, was man nämlich auch machen kann, wenn man nicht gemeinsam rumlaufen will im Level. Man kann einfach so auf den Rücken des anderen Yoshis hüpfen. Und dann kann man einfach endlos schießen, ohne dass man irgendwie Eier einsammeln muss. Das heißt, die eine Person ist dann einfach so auf dem Rücken und schießt und die andere Person spielt das Jump'n'Run. Und das ist eine sehr, sehr schöne Kombi eigentlich. Gerade wenn man irgendwie so Completionist ist und alles absuchen muss, weil ab und zu muss man halt ein bisschen in dem Level rumschießen, damit man so einen Karton Kuh im Hintergrund abschießt. Da kriegt man dann eine rote Münze für. Man muss 20 rote Münzen sammeln, damit man alle Blümchen kriegt von so einem Level. Und ja, wie es denn so ist bei diesen Nintendo-Spielen. Ich habe es gekauft, weil ich fand, nachdem ich das Demo angespielt habe, weil ich fand, das ist eine sehr schöne, entspannende Geschichte und man spielt einfach immer mal so ein Level und schön von hinten durch. Es ist auch ein bisschen eine Paper Mario drin vom Gefühl her, also die Level drehen sich auch gerne mal um, so für Sondereinheiten und Sonderfunktionen und dann im Hintergrund ist es halt irgendwie sehr schön beklebte Blechdose und sowas. Also es ist einfach schön, es ist liebevoll gemacht, dieses ganze Ding. Ja, hab mich sehr gefreut und ich bin gerade erst in der ersten Welt durch und spieße halt so langsam vor mich hin. Cool. Ich bin noch nicht sicher, ob ich mit der Ästhetik was anfangen kann. Es ist wirklich sehr detailreich gemacht. Auf dem einen Screenshot sieht man, dass die Feinde so im Inneren von einer Schuhschachtel stehen und du siehst halt draußen, außen sind die Schuhschachteln bemalt und innen ist sie weiß und du siehst auch noch so einen Strichcode, der innen in der Schuhschachtel ist. Das ist alles sehr detailorientiert, liebevoll gemacht. Im Moment ist es so ein bisschen Uncanny Valley für mich. Also was? Ja. Not sure. Aber vielleicht taugt mir das, wenn ich das mal tatsächlich in der Hand habe. Also was auch lustig ist, aber auch nervig ist, man kann sich Kostüme anziehen. So, und Kostüme heißt im Endeffekt, um den Yoshi, man hat Yoshi hält mit seiner linken und rechten Hand so einen Karton. Ding. Wirklich ein Karton-Ding von Zeug. Also so, es ist meine, dann vorne und hinten so eine Wolke drauf oder so, aber also so links und rechts, sodass es praktisch in der Seitenansicht aussieht, als wäre Yoshi auch eine Wolke, aber ansonsten nicht. Und die machen auch noch ein bisschen Lebenspunktschutz, insofern es lohnt sich, die herzunehmen. Und wenn man die Amiibos draufpackt, dann war eines der lustigsten Geschichten, dass man so eine Amiibo-Packung um sich rumhält. mit Barcode hinten und so, also man tut so, als wäre man ein Amiibo. Sehr lustig, aber auch ästhetisch jetzt nicht so gegangen. Also es nervt halt eigentlich, dass man nicht einfach nur als Yoshi rumläuft, weil man will diese Schutzpunkte und dann hat man halt so eine komische Verkleidung, die Yoshi nochmal versteckt, die Hälfte von. Also süß, aber auch irgendwie nervig und irgendwo dazwischen auf alle Fälle gut gemacht. So. Und kein Hardcore-Gamerspiel in irgendeiner Art. Also es ist alles sehr easy. Das ist doch ein schönes Schlussurteil. Kommen wir zum letzten Spiel auf der Agenda oder zum letzten neuen Spiel auf der Agenda zumindest. Es geht um Photographs Puzzle Stories, ein iOS-Titel mit einem super generischen Namen, wenn du mich fragst. Ich muss jetzt gerade nochmal gucken, ob er wirklich Puzzle Stories, ob das noch dazu gehört. Ja, also zumindest auf Photographs Puzzle Stories. Photographs. Also ich war ja tatsächlich, Photographs Puzzle Stories. Ich war ja erstaunt, dass ich das im App Store einfach durch Photographs suchen gefunden habe. Das ist das neue Spiel von 88 Games. Die haben unter anderem eine Million. What? Das Spiel mit den vielen Nullen gemacht und You Must Build a Boat. Ich habe von den beiden schon gehört, aber beide noch nicht gespielt. Deswegen kann ich da jetzt nicht viel drüber sagen. Martin, du schon? Du kennst ihn? You Must Build a Boat habe ich angespielt, ja. Ah ja, okay. Okay, Puzzle Stories ist, Photographs Puzzle Stories ist ein Spiel, das 5 Stories erzählt. Jede Story ist so ungefähr eine halbe Stunde lang. Vom Genre her würde ich sagen, man denkt vielleicht am besten an Florence, also das Spiel Florence. Ich würde aber es fast betiteln als Edith Finch Pocket Edition. Es sind also ganz leichte Spielmechaniken verwurstelt zusammen mit Storytelling. Und meines Erachtens funktioniert es ganz gut. Ich habe jetzt mal reingespielt, 1,5 Stories. Es hat einen Pixel-Look, der aber nicht konsequent durchgezogen ist. Also die Pixel-Art mag ich gerne, den Rest mag ich nicht so gerne vom Look. Und zwar ist es so, dass du so eine Game Loop hast, die immer alterniert. Also du fängst an, du hast so eine Art Guckkasten, wo du eine Szene hast mit Figuren und mit einem Hintergrund und so. Wenn du dann auf den Bildschirm tippst, dann kannst du ein Foto machen. Und zwar geht da so eine Art Lupe auf und du kannst eben gucken, welchen Teil vom Bild will ich fotografieren. Und unter dem Foto ist so ein kleiner Hinweis, zum Beispiel alter Mann. Und dann suchst du eben den alten Mann im Bildschirm. Also das wäre jetzt der offensichtlichste Hinweis. Es gibt auch Situationen, wo du ein bisschen nachdenken musst. Suchst den alten Mann in deiner Lupe, gehst auf den hin und dann macht eben die App ein Foto von dem alten Mann. Und dann kommst du lustigerweise nicht in das Foto von dem alten Mann, sondern du kommst erstmal in den Puzzle-Teil des Spiels, wo du so ein Mini-Puzzle lösen musst. Im ersten Kapitel, also von Kapitel zu Kapitel, sind die Puzzles unterschiedlich. Im ersten sind es so Schiebe-Puzzles. Die kennt man eigentlich. Du kannst rechts, links, runter, hoch swipen und alle Figuren bewegen sich bis zum nächsten Hindernis. Du musst sie halt in ein bestimmtes Ziel reinbringen. Genau. Und diese Mini-Puzzles korrelieren aber wieder ein bisschen mit der Story, die erzählt wird. Also zwischendurch gibt es auch so kleine Sequenzen mit Schrift, wo dann die Charaktere in der Szene erzählen, was sie so gerade tun. Also im ersten Kapitel ist es ein alter Mann mit einem kleinen Mädchen, ich weiß gar nicht, ist es seine Tochter, er betreibt einen Krämerladen, wo er alchemistische Medizin herstellt. Und dann entspinnt sich halt so eine Story, die über diese Elemente erzählt wird. Also, wie gesagt, erstmal ein Bild machen, weil du was suchst, dann ein kleines Puzzle lösen, dann kommt ein Bild, wo eine Szene zu zeigen ist und die Story weitererzählt wird. Und interessanterweise finde ich, dass dieser Puzzle-Loop ganz gut funktioniert. Es gibt jetzt kein Element in dem Spiel, was besonders anspruchsvoll ist. Einmal habe ich das Foto nicht gefunden, weil ich den Hinweis nicht richtig verstanden habe. Da musste ich dann nachgucken, weil ich euch ein bisschen mehr erzählen wollte, als nur die ersten 10 Minuten des Spiels. Und die Story war, wie auch bei Edith Finch, ein bisschen bitter, hat aber ganz gut funktioniert, fand ich, und dann kommt es halt zur nächsten. Also ganz grob gesagt, ich finde es recht gelungen, dieses Alternierende, du hast immer was zu tun, also du treibst eigentlich das Spiel dadurch voran, dass du einfach bloß mit der App interagierst, ohne jetzt besonders harte Puzzles zu haben oder so. Ich habe das auch schon damals erwähnt, vor 4, 5 Jahren, da hat Simogo mal zu Weihnachten so ein Story-Special gemacht, konnte man sich einfach runterladen, das gibt's auch immer noch auf der Simogo-Seite. Da musstest du nicht viel anderes machen als weiter scrollen und die Story ging weiter. Aber ich finde, es funktioniert oft ganz gut, so Stories zu erfahren mit so kleinen Interaktionen. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es super großer Wurf ist, wo diese Puzzles jetzt wahnsinnig erhellend sind, aber sie passen schon auch ganz gut zu dem, was passiert. Ebenfalls würde ich jetzt auch nicht sagen, dass die Stories, die ich jetzt bislang gesehen habe, die super tollsten sind. Es funktioniert halt immer ganz gut, sobald man Sprache mit einsetzt und dann so kleine Beats erzählt. Ja, weiß ich nicht. der Mann lebte in der Straße und dann kam da ein Hund und er freundete sich mit dem Hund an, aber der Hund wurde eines Tages vergiftet von aus Versehen. Also ich erfinde jetzt gerade was. Wurde vergiftet und dann hat er den vergifteten Hund entdeckt und es war traurig und dann hat er geguckt, warum wurde der vergiftet und dann hat er herausgefunden, dass ein kleines Mädchen einfach bloß im Wald war und Pilze gesammelt hat und alles ist super tragisch, aber eine nette Geschichte, die man in einer halben Stunde eben erlebt hat. So, auf dem Niveau ist es. Ich finde es ganz schön. Schöne Abwechslung auch für iOS gerade. Wie gesagt, Edith Finch for the Pocket. Gut, das klingt doch ganz spannend. Soweit zum Klapp. Wir kommen zum Nachklapp. Und da geht es nochmal um Baba is You und vor allem darum, wie lange uns das tatsächlich beschäftigt. Ja, ich wollte es nochmal erwähnen, weil ich bin halt immer noch nicht durch. Es ist jetzt, und ich hab jetzt schon den Modus gewechselt von ich zermürbe mein Hirn und muss alles unbedingt selber lösen zu, wenn ich jetzt einen Tag lang an einem Level knacke und nicht weiterkomme, dann schaue ich mir halt den Anfang in der YouTube-Lösung an, weil die ist ja, also in der heutigen Zeit kriegt man ja einfach das schnell hin. Dann löst man halt das Level. Aber selbst mit dem Modus bin ich noch nicht durch und das fand ich erstaunlich. Und noch dazu, die Lösungen, die ich dann so sehe, sind auch noch, die sind noch neu. Es ist wirklich so, dass es nicht, oh mein Gott, wie nervig ist dieses Level, sondern ach echt, ah da, diesen Kniff kannte ich noch nicht, auf den Kniff bin ich nicht selber gekommen und es ist ein neuer Kniff, ja, es ist ein neue Art, wirklich was, was auszunutzen von der Spielmechanik. Es ist halt, also bitte, kauf dieses Ding. Ja, das muss etwas Geld bekommen. Ich habe Angst, dass das zu wenig Geld bekommt. Na, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das ist schon ganz gut, hat sich schon ganz gut festgefressen in der Spiele-Szenerie, glaube ich. Ich sitze auch noch dran. Ich hatte jetzt auch mal so ein Erlebnis, ein Level überhaupt keinen Plan und dann eine Woche liegen lassen und dann hat's Klick gemacht und ich wusste, was ich tun musste. Mir geht's allerdings ein bisschen mittlerweile so dieses Stephen Sausage Roll Gefühl, wo ich reingehe in die App und erstmal und denke, oh, jetzt snacke ich mal ein kleines Level weg und dann halt völlig überfordert dastehe und rumprobiere und halt nichts vorangeht. Ist schon also alles weg, was snackbar war. Es ist halt jetzt nicht unbedingt so bei allen Levels, dass du eine inkrementelle Erfolge haben kannst, sondern viele sind halt so dieser Leap of Faith, wo du in den Abgrund springen musst, um das Level zu lösen. Es gibt aber durchaus auch ein paar, wo du so kleine Erfolge auch haben kannst und dann merkst du, ich bin der Lösung ein bisschen näher gekommen. Ja. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, weil Dom, wir hatten es ja auch mal zusammengespielt, wie viel es den Spaß noch vermehrt, wenn man das tut. Ja. Also das kann ich wirklich bloß jedem empfehlen, setzt euch zu zweit zusammen oder zu dritt und schaut euch die Levels an, weil da kann man, das ist super für dieses Ping-Pong. Insofern, da hatte ich noch mehr Spaß, als ich jetzt habe. Jetzt spiele ich es halt immer zwischendurch und es ist immer noch super befriedigend, wenn man nach so langer Zeit auf eine Lösung kommt. Aber es ist nicht mehr dieser Flow da, den ich am Anfang des Spiels hatte. Mhm. Genau. Also Dom, wir müssen es halt mal wieder zusammenspielen. Ihr könnt ja Shared Screen auf dem Mac. Ah ja, genau. Gemeinsam zocken. Ja, ich habe das HDMI-Interface von Elgato. Kann ja, oder wir spielen so wie TikTok, machen einfach das gleiche Level auf und telefonieren. Ja, oder ihr streamt eure Playstations auf Twitch und benutzt den neuen Squad-Modus von Twitch. Möchte ich noch eine kurze Erwähnung dahingehend, weil du sagst, PS4 Remote Play habe ich jetzt sowohl auf meinem iPad als auch auf meinem iPhone installiert und habe meine Game-Controller, die ich hier noch habe, mal aus der Mottenkiste genommen, aufgeladen und gepairt. Und ich muss sagen, funktioniert erstaunlich gut. Overwatch kann man natürlich nicht so spielen, aber so alles andere fand ich angenehm. Auf dem iPad war die Auflösung mir ein bisschen zu gering, leider. Also kommt halt irgendwie nur Full HD durch beim iPad und das iPad hat halt viel mehr Pixel. Aber auch iPhone ist großartig. So. Und was waren die Voraussetzungen, dass du das kannst? Brauchtest du da irgendeinen Service von? Nix. Nee, Wi-Fi. Das geht einfach so. Also du brauchst kein PlayStation Now oder PlayStation Plus. Okay, gut. Ich glaube nicht. Du brauchst eine Wi-Fi-Verbindung zu deiner PlayStation, das war's im Prinzip. Und du brauchst den PlayStation-Account halt, den musst du auch schon einschmeißen. So. Ja. Und den schmeißt du dann in der App an und wenn du das in der App angeschmissen hast, sucht er nach einer PlayStation und dann verbindet er sich. Wenn du nur eine hast, kann das sein, dass das einfach komplett automatisch funktioniert oder im übelsten Fall musst du es halt manuell machen. Das heißt, du musst auf der PlayStation auf den Settings gehen und sagen Remote Play und dann hast du eine Nummer, die du abtippen musst auf deinem iPad, iPhone und dann geht es. Und Moment, ich kann Journey auf beim iPhone spielen? Ja, genau. Und du kannst es mit Onscreen-Bedienung spielen oder mit Game Controller. Unbelievable. Nein, es gibt allerdings einen Wehmutstropfen. Und zwar alle bis auf einen Controller, die derzeit auf dem Markt sind, unterstützen keine R3, L3 Buttons. Und zwar der Rotor Riot Controller, der kann L3 und R3, aber alle anderen nicht. Okay. Kann aber auch ein Vorteil sein, weil das ist immer der Grund, warum ich aus Versehen bei Overwatch meinen Turm zerstöre oder bei der Sneaky-Tante meinen Punkt wieder zurückgehe. Also diese Knöpfe sollten nicht existieren, meiner Meinung nach, weil immer, wenn ich ein bisschen verkrampft bin im Spiel, drücke ich die und da passieren Dinge, die wollte ich nie auslösen. Mir passiert das dauernd bei Breath of the Wild. Dass ich dann einfach auch schlimm. Mitten im Kampf anfange zu crouchen. Super, genau das wollte ich. Also nochmal für die Leute, die jetzt nicht so Bekanntschaft gemacht haben mit modernen Game-Controllern. Die Knöpfe, von denen wir sprechen, sind die Knöpfe, die passieren, wenn man die Analog-Sticks reindrückt. Ja. Und das war mal es hat die PlayStation 2, glaube ich, sogar eingeführt. Und klang mal nach einer coolen Idee und alle Menschen, die ich kenne, die ein bisschen stressgeplagt reagieren, halten den Controller fester drücken diese Knöpfe zufällig. Ja. So. Also alles, wenn da was Wichtiges drauf ist, ist es selten schön. Also ich bin auch der Meinung, dass Spieleerfinder sowas dann auch berücksichtigen sollten und das ist dann einfach der Panikknopf. Und dann läuft die Figur in Panik weg. Rage Shake. Gut, aber ja, PlayStation Remote ist eine gute Sache, Remote Play. Kommen wir zum letzten Thema auf unserer Agenda und da geht es um einen Blick in die Zukunft. Wir befinden uns nämlich gerade im April. In Berlin bricht das Wetter an, das oszilliert zwischen Regenjacke und T-Shirt. Und das heißt für uns dann auch immer, die AMAs findet statt. So auch nächste Woche. An einem neuen Veranstaltungsort und wir werden vor Ort sein, zumindest in Teilen, was allerdings auch heißt, dass der Podcast vielleicht eher nicht stattfindet nächste Woche. Genau, dafür könnt ihr, falls ihr da seid, uns eventuell live anquatschen und geheime Prototypen angucken so Sachen. Wahrscheinlich haben wir alle geheime Prototypen dabei. Ja, alle geheimen auf jeden Fall. Wir haben alle geheimen Prototypen dabei. Ja. Vielleicht sogar so geheim, dass man sie gar nicht sehen darf. Ach, du bist auch Tobi. Ich gehe auch. Ich fahre auch auf die Amaze, ja. Ich weiß noch nicht, ob ich einen geheimen Prototypen mitbringe, aber ich versuche es auf alle Fälle. Ja. Wir werden sehen. Das ist so, wie wenn man sich für die gute Zusammenarbeit bedankt. Das klären wir später. Ja, in diesem Sinne, wir hören uns dann wahrscheinlich erst wieder in 2 Wochen. Mhm. Bis dahin allerdings viel Spaß an der Restwoche, vielleicht viel Spaß auf der Maze und Servus und Baba. Ich danke euch für die nette Unterhaltung. Die gute Zusammenarbeit. Gute Zusammenarbeit. Adi. What is that up in the sky? Put on your bike helmet, 'cause they're coming down hard. Hailing taquitos, it's hailing taquitos. Guacamole, sour cream. Is it a nightmare or is it a dream? Is it a dream? They're crunchy and they're fries. So fries. And they're falling from the sky. From the sky. You might wanna stay inside. Look out! Ow, my eye! Newsflash, important information. Taquitos coming down all over the nation. Portland, Denver, Taquito apocalypse. Hailing taquitos, it's hailing taquitos. Run for cover, don't be slow. There's beef and chicken and potato. Hailing taquitos, it's hailing. the Taco Bot 3000. He's shooting the taquitos with his taco ray. Turning them into harmless tacos. We're saved. Hooray. It's a miracle. Hailing taquitos. It's hailing taquitos. The Taco Bot 3000.